Meine lieben Geschwister, unsere Kinder sind das wichtigste Gut, was wir haben. Unsere Kinder, sie sind die Perlen, die noch geschliffen werden müssen. Die Diamanten, die noch geschliffen werden müssen. Unsere Kinder, sie sind die Eltern von morgen. Warum sage ich das? Meine lieben Geschwister, wir hören überall ständig und andauernd, wie gut man zu seinen Eltern sein muss. Und wehe, man ist nicht gut zu seiner Mutter. Und wehe, man ist nicht gut zu seinem Vater. Und die ganze Zeit die Eltern. Und das Recht der Eltern, das Recht der Eltern, das Recht der Eltern. Das wird so oft behandelt und so viel darüber gesprochen, dass die Kinder schon Angst haben, einen Mucks zu machen. Auf der anderen Seite aber sehr, sehr traurig sind, weil keiner ihre Rechte erwähnt. Keiner erwähnt, wie wichtig es ist, die Rechte der Kinder zu geben. Die Kinder ihre Rechte zu geben, subhanallah. Denn die Kinder, sie sind die Eltern von morgen. Subhanal Malik, o du Vater, o du Mutter, wenn du willst, dass deine Kinder dich gut behandeln, dann behandel du sie gut. Wenn du willst, dass deine Kinder gute Eltern werden, dann sei du ein guter Vater, eine gute Mutter. Meine lieben Geschwister, seid Vorbilder. Eure Kinder, sie machen euch nach. Sie hören nicht darauf, was ihr sagt, sondern sie machen das, was ihr macht. Sie tun das, was ihr tut. Deswegen seid ein gutes Vorbild, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein gutes Vorbild für die Sahaba waren. Und er hat damit eine Generation der Elite erschaffen. So seid ihr auch Vorbilder für eure Kinder und erschafft eine Generation der Elite, eine Generation der Elite-Eltern, die nach euch kommen und ihre Kinder genauso gut behandeln. Seid ihr die Ersten in eurer Familie, in eurer Generation, in eurer Sitte, die Ersten, die sich verändern wollen, die sich verbessern wollen, die sich für Allah subhanahu wa ta'ala verändern wollen, um sein Angesicht zu wollen und damit ihre Kinder auch besser sind. Wenn eure Kinder schlecht zu euch sind, dann seid zu ihnen gut. Wenn eure Kinder schlechte Worte zu euch sagen, dann ermahnt sie und kommt ihnen entgegen mit guten Worten. Und wallahi, diese Angelegenheit ist keine leichte Angelegenheit. Sie braucht viel Geduld, viel Anstrengung. Und manchmal ist man verzweifelt. Manchmal will man einfach laut aufschreien. Besonders wenn die Kinder nicht hören, obwohl sie hören sollten. Doch, meine lieben Geschwister, schaut auf das Endziel hinaus. Seid geduldig. Wenn ihr zum Beispiel am Koran lernen mit euren Kindern seid, dann habt Geduld. Manchmal ist das schwierig. Aber das Endergebnis, das wird euch erfreuen. Subhanal Malik. Meine lieben Geschwister, denkt daran, die Kinder sind die Eltern von morgen. Subhanallah. Sind die Eltern gut erzogen, dann werden die Kinder auch gut erzogen sein. Haben die Eltern Ikhlas, werden die Kinder auch Ikhlas haben. Und so weiter. Subhanal Malik. Und so wie die Eltern ihre Eltern behandeln, so werden auch die Kinder ihre Eltern behandeln. Subhanal Malik. Das ist alles ein Spiegel. Und wenn ihr endlich diesen Schnitt macht in eurer Familie, dass ihr euch endlich zum Besseren wendet, dann werden eure Kinder inshallah ta'ala besser als ihr werden, in allen Angelegenheiten, aber besonders in ihrem Charakter. Deswegen bemüht euch, gebt euch nicht auf und denkt daran, eure Kinder haben ein gewaltiges Recht. Denn subhanallah, wenn die Eltern schon so viel Recht haben, von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt und vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in den Hadithen erwähnt, subhanal Malik, wie gewaltig müssen dann die Rechte der Kinder sein, die Eltern von morgen sind. Subhanal Malik.